Ansteckung und Verunglimpfung. Selbst Intellektuelle bedienen sich manchmal bei Reinheits- und Infektionsthemen. So hat der Publizist Henrik M. Broder auf der Webseite Achse des Guten unter dem Titel »Wir bekommen die Krätze geschenkt« gemutmaßt, dass die Flüchtlinge diese ansteckende Krankheit nach Deutschland bringen. Krätze wird durch Milben hervorgerufen, die sich unter der Haut einnisten und Juckreiz erzeugen, sodass man sich kratzen muss, daher der Name. In unseren Breitengraden ist die Ansteckungsgefahr gering und der Befall leicht zu behandeln. Ob damals eine Ansteckungsgefahr von den Flüchtlingen ausging, ist bisher nicht belegt. Die Ansteckung verläuft ohnehin in die andere Richtung. Von der beschwerlichen Reise erschöpft, waren vielmehr die Flüchtlinge für hiesige Keime anfällig, gegen die sie keine Resistenzen hatten. Die Suggestion von Broders kurzem Artikel war jedoch, dass die Migranten eine Infektionsgefahr darstellen. Trotz moderner Medizin taucht diese Assoziation in der Debatte um Flüchtlinge immer wieder auf. Sie ist besonders perfide, weil man den Ekel vor Infektionen und damit vor den ansteckenden Fremden schnell erzeugen kann, es aber deutlich länger braucht, sich davon wieder zu befreien. Untersuchungen zeigen, dass Personen mit einer menschenfeindlichen Gesinnung einen stärkeren Drang verspüren, sich über fremde Gruppen lustig zu machen. Sie sehen die anderen meist als eine homogene und anonyme Gegengruppe. Zwar machen sich auch Progressive über andere lustig, etwa wenn sie mit Satire an der Position der Mächtigen rütteln, doch diese Art von Humor ist antiautoritär, bleibt also auf der vertikalen Achse der Autorität. Abfällige Witze über Fremde hingegen dienen der eigenen Gruppenbildung und der Ausgrenzung der anderen, nach der Extremform des Prinzips Loyalität. Die Taktik von konservativen und rechtsradikalen Politikern funktioniert auch deshalb, weil sie aktive Emotionen ansprechen. Wut, Angst und Ekel, die üblicherweise die Handlungsmuster Kampf, Schutz und Vermeidung auslösen. Mit dem Mitgefühl oder dem Gerechtigkeitssinn verspüren Progressive zwar auch aktive Emotionen, doch sie empfinden ebenso Enttäuschung über den Rechtsruck oder Traurigkeit über das Leid der Welt. Diese passiven Emotionen bringen Menschen eher selten dazu, auf die Straße zu gehen. Verunglimpfungen allein stacheln natürlich noch nicht zur Gewalt an. Allerdings kann man mit den richtigen Wörtern denjenigen, die ohnehin schon eine menschenfeindliche Neigung haben, die Hemmungen nehmen, Gewalt anzuwenden.